shit. Okay, baby. So sieht das aus. Ihr wisst, wie es ist, Alter. Okay, F-Funk, ist 07, meine LP. Yes. Yes, baby, yes, yes, Wenn Leute von dir enttäuscht sind, das ist nicht nice. Sie versuchen dich zu kränken um jeden Preis. Und ich weiß, hier beginnt die Rache, ist nicht der Sinn der Sache im Leben, die anderen zu ihrem Glück zu zwingen. Nur irgendwann beginnt es dir auf den Geist zu gehen. Irgendwann beginnt sich alles um dich zu drehen. Und alle sollen dich verstehen. Doch du verstehst keinen, stehst allein um dich rum. Dichter Nebel und keine Energie, keine Liebe. Und du wunderst dich, warum du nicht zurückbekommst außer Liebe. Und alle Siege dieser Welt zusammengenommen können nicht ausgleichen, was ihr zusammen gewonnen habt. Und es ist klar, alles hat ein Ende. Und auch dieser Tag wird irgendwann zu Ende gehen. Und was dann ist, werden wir am Ende sehen. Doch bis dahin mach ich einfach mein Ding. Ich kann schon ahnen, wo das alles hinführt. Mein Leben, meine Zukunft, das ist alles in mir. Ich halluziniere nicht, Mann. Das alles ist hier und jetzt, alles mein Leben, das alles passiert. Früher fiel es mir so schwer. Heute treffe ich jeden Tag ein paar Entscheidungen. Mach Moves und investiere Fuß in die Tür. Mann, das alles ist viel mehr als nur Rhymes auf dem Beat, Mann. Ohne das hier wäre das alles nicht dasselbe. Wäre es nicht meins und es ist kalt draußen und du hast nichts, geb ich dir meins. Wer weiß, vielleicht mach ich's nicht mehr lange. Vielleicht hab ich sie nicht mehr alle. Bin komplett Malle, auf alle Fälle falle ich auf. Mann, die Wut muss raus, ich geh auf dein Gig und schrei, ihr habt's alle nicht drauf. Alle nichts dahinter, hinter eurem leeren Geschwätz. Ich vertraue einem höheren Gesetz und das ist jetzt mein Weg.